So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 21:08 mit leichter Verspätung. Geht es hier doch heute noch in die Nightline. Wie versprochen und wie angekündigt mit unserem Gast Thomas Wippesaal. Thomas Wippesaal, kurz für die Leute, die ihn nicht kennen, ist ein deutscher Politiker und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, damals mit den Grünen zusammen war es gewesen, und seine politischen Schwerpunkte sind Bürgerrechte in Politik und die Anti-Atomkraftbewegung. Und er ist unter anderem auch Mitglied in dem Verein der kritischen Polizisten, die jetzt ja auch zum Stuttgart 21-Einsatz am vergangenen Donnerstag ja auch wieder alle Hände voll zu tun gehabt haben. Einen schönen guten Abend, Herr Wippesaal. Schönen guten Abend, Herr Schulz. Und mit dabei sind da Julian und die Maike aus, von, wie ich mal so gerne sage, dem Ostpiratenradio. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja, wir haben Sie heute ja eingeladen, damit Sie sich mal so ein bisschen Sie haben ja auch eine Pressemitteilung rausgegeben, Herr Wippesaal, dass Sie das zum Beispiel ein bisschen erklären könnten. Aber da gebe ich jetzt einfach mal an den Julian ab, der sicherlich mehr zu sagen kann. Ja, also guten Abend, Herr Wippesaal. Und zwar, vielleicht können Sie erstmal ganz kurz, bevor wir anfangen, ganz kurz umreißen, worum es sich bei den kritischen Polizisten handelt und wie es überhaupt dazu kam, dass dieser Verein gegründet worden ist. Ja, guten Abend, Herr Jüris. Die Gründung erfolgte mit dem Untertitel Hamburger Signal in Anlehnung an das Darmstädter Signal 1986 nach dem sogenannten Hamburger Kessel. Dieser Hamburger Kessel, da wurden 700 Bürgerinnen und Bürger von der Hamburger Polizei eben eingekesselt. Über 10-12 Stunden ging das Martyrium und durfte nicht entsprechend den Notwendigkeiten die Toilette aufsuchen, und viele, viele andere Schikanen fanden da statt. Dieser Kessel erfolgte einen Tag nach der einen Borgdorf-Demonstration gegen das AKW Borgdorf, bei der auf den Zufahrtswegen viele, also mehrere jedenfalls, mobile Einsatzkommandos und Sondereinsatzkommandos, auch andere Einheiten der beteiligten Polizeien, wild über Fahrzeugkolonnen hergefallen sind, Autoscheiben zerdeppert, Reifen zerstochen, natürlich auch die Menschen drangsaliert und verletzt hatten und ebenfalls weitere Schikanen erfolgten. Das war so eine Art Kanal, diese beiden Ereignisse, dass sich eine kleine Gruppe in Hamburg zunächst zusammentat, die eine Opposition aus der Polizei heraus, also Polizeipraktiker, aber natürlich in ihrer Rolle als zivile Bürger, laut die Stimme erhoben hatten. Das war damals sehr, sehr ungewöhnlich. Ich möchte sagen, das würde heute noch ungewöhnlicher sein, wenn sich wieder eine größere Anzahl, also Polizistinnen oder Polizisten, auf so einen Weg machen. Wir haben dann im Januar 1987 die bundesweite Gründung herbeiführen können, mit Hilfe von Christian Ströbele, der dazu so eine Zusammenkunft einlud. Und dann lief dieses Projekt erst einmal für sich und sehr gut, wurde auch im politischen Rahmen unterstützt, weil zum Beispiel die SPD solche Tollheiten gerade nach den APO-Zeiten, also Mitte, Ende der 60er Jahre, ja abgestellt wissen wollte. Zu diesem Zweck wurden auch die sogenannten Fachhochschulen in den Ländern eingerichtet, damit der Nachwuchs des gehobenen Dienstes, also die mittlere Führungsebene, über den Tellerrand, über das eigentliche Handwerk hinaus denken kann, weil viele Polizisten eben in Einsätze gejagt wurden, bei denen sie gar nicht wussten, worum es eigentlich gesellschaftspolitisch ging. Also wir haben jetzt heute leider wieder den Stand erreicht wie in den 60er, 70er Jahren. Auch wenn es Fachhochschulen noch gibt, aber die sind eben verkommen zu gehobenen Berufsschulen und die haben kein wissenschaftliches Niveau mehr. Und damals bekam unsere Gruppe zum Beispiel Preise von der Gustav-Heinemann-Stiftung, den Preis für Zivilcourage. Das hat einen hohen Stellenwert gehabt, auch für die Motivation in der Gruppe, aber auch natürlich Signale nach außen. Einzelne von uns machten ganz gute Profilierung. Ich war im Bundestag. Manfred Such, einer unserer Bundessprecher, war auch für die Grünen. Einmal 2, einmal 4 Jahre im Bundestag. Manfred Mahr in Hamburg für die GAL in der Bürgerschaft. Und hier und da der eine und andere eben auch. Dann gab es Krisen, wie es eben in der Vereinsmeierei. Wir sind ein eingetragener Verein. Und wir sind auch ein anerkannter Berufsverband, also natürlich keine Tarifrechte wie die drei großen Berufsverbände, die Polizeigewerkschaft im Bund, die Gewerkschaft der Polizei im Deutschen Gewerkschaftsbund und der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Aber wir sind ein Berufsverband. Und wie gesagt, eingeführt, wie die Vereinsmeierei es mit sich bringt, gab es also Kräche und Konflikte. Dann gab es Anfang 2001 die Notwendigkeit, einen Insolvenzplan einzuleiten, weil eine Sprecherin aus der CDU kommt. Wir sind natürlich überparteilich, uns in die Bredouille gebracht hatte mit verlorenen Zivilprozessen in Berlin. Dieses Insolvenzverfahren haben wir erfolgreich durchschritten und 2004 im August stellte das, wir sind wieder voll geschäftsfähig. Und dann gab es die nächste Krise, weil 2 Monate später wurde ich in den Knast gesteckt. Nach über 40 Strafvermittlungsverfahren hatte man diesmal nun Erfolg. Und nun lebt die Gruppe wieder auf, arbeitet kontinuierlich, hat auch wieder Zulauf und ist weltweit, wirklich weltweit, das einzige Projekt dieser Art. Es gibt nichts Vergleichbares, dass aus den Reihen der Polizei heraus die Stimme gegen solche Missstände wie jetzt in Stuttgart 21 erhoben wird. Damit hätten wir auch den Zirkelschluss zu den aktuellen Ereignissen, weil das, was in Stuttgart 21 stattfindet, das hat nach meinem Dafürhalten wirklich nur Vergleichscharakter mit solchen Sachen wie Startbahn West in Frankfurt oder eben dem Hamburger Kessel. Das sehe ich auch an den unglaublichen Reaktionen, die wir erhalten, per Mail, per Briefe inzwischen, per Anrufe, Hinweise, Motivation, Unterstützung, Bitte, also mitmachen zu können, auch bei uns. Das ist kolossal, was bei uns in Stuttgart abgeht und eine völlige Fehleinschätzung der Politik. Das vielleicht so als Einstieg und Sie können ja jetzt nachfragen. Ja, also meine Hauptfrage ist vor allen Dingen jetzt bei Stuttgart 21, wie sehen Sie das, weil Sie ja mehr oder weniger auch von der Polizeiseite sich auskennen, wie kann sowas überhaupt passieren, dass Polizisten auf Schüler oder auf Rentner irgendwie losgehen, wie erklären Sie sich das, oder auch sind das einzelne Personen in der Polizei oder ist das ein allgemeines Problem oder sind da irgendwelche Störer, wie man jetzt ja sonst immer der anderen Seite, also den Demonstranten vorwirft, oder ist das ein grundsätzliches Problem in der Polizei? Das würde mich mal interessieren. Also das hat in der Tat mehrere Ursachen, so wie Sie das auch schon fragen. Und ich erlaube mir nochmal, ohne hier eine Wirbelsalshow zu machen, eine kleine Einlage. Meine Verwendung bestanden in der Bereitschaftspolizei Hamburg, immer Hamburg, im Revier-Einzeldienst, auf öffentlichen Kriminalkommissariaten, im Landeskriminalamt. Also ich bin ausgebildeter Wirtschaftskriminalist. Ich habe insgesamt 9 Ausbildungsjahre hinter mich bringen können. Bei der Mordkommission, bei der Kfz-Hehlerei, organisierte Kriminalität und spezielle Ausländerdelikte. Also ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich jetzt mich äußere, auch wenn ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Abgesehen davon, dass wir nach wie vor natürlich aktive Mitglieder haben, die den Polizeiberuf aktiv ausüben und auch hervorragend vernetzt sind in höheren Dienst hinein und auch in die Politik. So, und jetzt zum Kern Ihrer Frage. Das eine Moment besteht darin, dass überhaupt nicht mehr realisiert wird, wie die Polizei abgedriftet ist in ihrem Selbstverständnis. Die Politik lässt sich in der Regel von Angehörigen des höheren Dienstes, also Polizeirat, Oberrat, Polizeidirektor aufwärts, informieren, beraten. Die verkaufen ihre Polizei natürlich positiv, zumal dann, wenn sie Negatives nach oben zu berichten hätten, sie automatisch in Legitimations- und Rechtfertigungsnot kämen. Die binnenkulturelle Deformierung in den Polizeien ist schleichend vorangegangen aus den 90er Jahren heraus. Wir hatten in der Bundesrepublik eigentlich in den 80er Jahren, in die 90er Anfang hinein, einen recht hohen Standard. Es gab gleichwohl Defizite, Übergriffe, Missstände und so, gar keine Frage, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was jetzt stattfindet. Denn das, was in Stuttgart für so viel Empörung sorgt, ist ja Normalfall in Hamburg, Berlin, Göttingen und auch in anderen Städten. Es findet nicht tagtäglich statt, bis unten, aber es findet recht häufig statt, dass Polizei einfach zu langt und es gibt kaum noch eine relevante Kontrolle. Warum fällt das in Stuttgart mehr auf als bei den anderen Demonstrationen? Das hat nach unserem Dafürhalten zwei Gründe. Der eine liegt darin, das sind hier nicht die klassischen Protestpotenziale, die auf die Straße gehen. Die mögen dabei sein, aber soziologisch betrachtet ist es die ganze Bandbreite der Gesellschaft. Es gibt ja Fernsehsendungen, ob bei Spiegel TV oder anderswo, da werden Angehörige von industriellen Familien interviewt, die äußern sich dort mit Klarnamen und Normalbürger, Arbeiter, Verkäuferin, Akademiker, die ganze Bandbreite ist da. Die sagen dann auch, wir gehen jetzt nach Feierabend dahin, weil wir das nicht wollen, diese Veränderung des Bahnhofes. Das ist natürlich viel schwieriger mit negativen Attributen zu belegen, wie wenn der schwarze Block oder in Hamburg aus dem Schanzenviertel das übliche Klientel, also die üblichen Verdächtigen, wie man immer so sagt, auf der Straße sind. Und das zweite Moment ist, dass diese Bürger dort vor Ort hautnah erlebt haben, an dem, ich sag mal, Bloody Thursday, jetzt letzten Donnerstag, was die Polizei für einen Unfug veranstaltet. Wir haben ja inzwischen eine Dienstaufsichtsbeschwerde eines ehemaligen Strafrichters, der gerade einen Monat im Ruhestand ist. Wobei mir nicht klar ist, warum er eine Dienstaufsichtsbeschwerde macht, denn der Text, der im Netz nachzulesen ist, ist inhaltlich eine Strafanzeige. Und zwar gleich gegen mehrere Verdächtigte oder dann Beschuldigte, zwar wegen diverser Tatbestände. Aber gut, er hat erstmal eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht. Verstehen Sie, solche Konstellationen sind auch für die Polizei ziemlich neu. Das, was ich vorher gesagt habe, es wird einfach zugelangt in bestimmten Zusammenhängen. Es gibt ja auch nach Demonstrationen in Hamburg für alle beteiligten Beamte, ist das klar. Irgendwann kommt über Funk ein bestimmter Satz und danach werden keine Feststellungen mehr getroffen. Dann wird auch kein Vermerk geschrieben oder Festnahmen in Gewahrsamnahmen vorgenommen, sondern wird nur die Strafe freigemacht. Geht's auch rein in Imbisse, Kioske, die Leute werden rausgeprügelt oder sonst wohin geschoben. Egal auch, was die gemacht haben. Und genau das haben jetzt die Stuttgarter mal hautnah erlebt. Und das ist natürlich völlig klar, wenn da in der Stadt 30, 40 Jahre Ruhe war und dann so ein Klientel, auch noch eine Schülerinnen-Demonstration, weggeräumt wird. Die Schüler fliegen durch die Luft wie also Schweinehälften auf einem Fleischmarkt oder so. Oder da sprühen wild gewordene Polizeibeamte einfach so in die Breite ihr Pfefferspray. Oder dieser eine Glatzkopf, der da wie verrückt herumgefuchtelt hat und wild agierte, schlägt hier und dahin und die anderen Kollegen, also Polizeibeamte, stehen rum und grinsen und machen noch die Fotos. Das wird natürlich weitererzählt. Die Prime-Medien, sie sind ja eine Ausnahme, sie sind ja ein Exot, so wie wir als kritische Polizistinnen und Polizisten innerhalb der Polizei sind wir ja absolute Exoten, so sind sie das ja auch im Medienzirkus. Sie bemühen sich um eine realistische, authentische Darstellung der Geschehnisse, aber die Prime-Medien, einschließlich Spiegel, bei Spiegel Online hat es jetzt 5 Tage gebraucht, bis endlich dieser Rentner mit Foto im Netz zu sehen ist. Also wir als Kritische haben den seit Samstag laufen. Und andere auch. Das ist deshalb, weil der Druck von unten so massiv ist, so ein Typ wie dieser pensionierte Richter, der kann nicht als Chaot in die Ecke geschmissen werden. Und davon gibt es eben ganz, ganz viele von vor Ort und unter den Schülerinnen und Schülern. Da wird es ja auch den einen oder anderen geben, dessen Papa oder Mama ist in der Industrie oder bei Behörden in etwas höherer Position angesiedelt. Und die fassen sich doch alle an den Kopf, wenn hier, wie heißt dieser Ministerpräsident, der noch anderthalb Jahre regieren darf da? Ja, Mappus. Ja genau, Mappus und diese ganzen Typen, der Polizeipräsident vor Ort und so, davon reden, dass die Gewalt von den Demonstranten ausgegangen ist. Das ist doch lächerlich angesichts des Videomaterials, das jetzt auch schon im Netz überall zu sehen ist. Da fliegt eine leere PET-Flasche 10 Stunden nach Beginn des Chaos aus Wut und Ohnmacht und trifft auch nicht mal einen Beamten. Und die hilflose Stuttgarter Polizei führt das im Innenausschuss des Landtages vor, als Beleg, wie gewalttätig sie empfangen worden sind. Also diese ganze polizeiliche Einsatzlage ist doch so einfach zu handeln gewesen. Wenn man vor Ort feststellt, dass Schülerinnen und Schüler sind, dann geht man eben ganz anders vor. Dann wartet man notfalls auf 4 Stunden und trägt dann weg, wenn es denn sein muss, also wegen Nötigung etc., Bauplatz herstellen. Hier stellen sich so viele Fragen, dass ich mir auch sicher bin, dass in Stuttgart nicht locker gelassen wird. Es wird weiter eine ganz, ganz klare Linie gefahren werden. Herr Wippesal, habe ich mal eine Frage, und zwar, wie weit Sie es vielleicht wissen, ob es innerhalb der Polizei wirklich diese Agent-Provokateurs geben soll oder ob es sie gibt im wahrsten Sinne des Wortes. Wissen Sie da vielleicht was drüber? Ja, natürlich gibt es die. Also wir bekamen auch im Vorfeld dieses letzten Donnerstag solche Mails mit den Fragen von Teilnehmern, Parkschützern und so aus Stuttgart. Und noch einen Gedanken dazu. Also ich habe inzwischen Informationen, dass es Beamte gegeben haben soll. Ich war nicht dabei. Aber die haben, weil sie denn gesehen haben, was die für einen Irrsinn veranstalten, damit Sondereinsatzkommandos gegen Schülerinnen vorzugehen, diese Beamten sollen ihren Helm abgenommen haben und in die Ecke geschmissen haben. Verstehen Sie, da sind ja auch Familienväter drunter. Ja, klar. Die fassen sich auch an. Also Agent Provocateur haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland leider schon vielfältig gehabt. Wir haben feststehende Tatsachen aus Berlin, dass Angehörige des Verfassungsschutzes oder auch V-Leute des Verfassungsschutzes in den Reihen der Demonstranten waren und Steine auf Beamte geworfen haben. Wir haben aus Hamburg solche Sachverhalte feststellen dürfen, gerade während dieser Ägide jetzt seit 2001. Ole von Beuys, Ronald Barabas Schill, aber auch in anderen Ecken der Bundesrepublik. Ein solches Vorgehen der staatlichen Ermittlungsorgane ist leider überhaupt nicht auszuschließen. Und dazu kommt dann noch dieser Jagdfieber von irgendwelchen Typen, die da mit hoheitlichen Befugnissen als dann verdeckte Ermittler oder nennen wir sie so, wie sie dann tatsächlich arbeiten, Agent Provocateur, Polizeispitzel vorgehen. Ja, also es gibt sie definitiv. Es gab ja bei Stuttgart eine Person, die komplett vermummt gewesen ist, die ja angeblich Tränengas zu den Polizisten quasi gesprüht hat. Das war ja auch einer der angeblichen Auslöser gewesen. Mhm. Es ist schon auffällig, dass dieser 1000-Menschen-Gruppe quasi eine Person ist, die vermummt ist, und gerade diese Person macht natürlich Scheiße. Könnte man natürlich denken, ne? Ein Schelm, der Böses denkt, Herr Wippesal. Genau. Das gehört geprüft. Das, was Sie hier im Unterton fragend oder zweifelnd mit in den Äther hauchen, ist völlig berechtigt. Das fällt natürlich auf. Und gleichwohl sage ich, selbst wenn es ein Bürger gewesen ist, zivil, ohne hoheitlichen Auftrag, und er macht so einen Unfug, also damit Pfefferspray oder so auf die Beamten rumsprühend, dann ist das doch kein Grund, in dieser Art den Einsatz zu fahren. Wir wissen doch jetzt, dass über 400 verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten vorhanden sind und 6 verletzte Polizeibeamte. Also das zeigt doch deutlich, sind ja mehr als 50 Mal so viel verletzte Demonstrantinnen. Also dazu sagen, die Gewalt geht von der Demonstration, es ist einfach eine Lachnummer. Und das wissen auch die Praktiker. Wir haben ja inzwischen auch Mails aus Baden-Württemberg, wo Polizeiangehörige in der Regel dann zu anderen Einsatzeinheiten, also Polizeiinspektion oder so, und sagen, Mensch, klasse, was ihr da geschrieben habt und das ist ja alles völlig unhaltbar und solche Rückmeldungen. Das ist, wir sind zwar Exoten als kritische Polizistinnen und Polizisten, weil wir uns mit Klarnamen nach außen zu erkennen geben und damit wiederum intern in der Organisation quasi zum Abschuss freigegeben werden. Jedenfalls ordentlichen Mobbing sowohl formaler als informeller Handlung ausgesetzt sind. Aber das, was wir von uns geben, da bedienen wir ja auf dem, in dem Medienmarkt, auch im Bereich der Politik, ein Bedürfnis, das nur wir befriedigen. Von den Gewerkschaftsfunktionären, also Gewerkschaft der Polizei und Polizeigewerkschaft, da hören dann Politiker oder Journalisten mal beim Café unter vier Augen Klartext. Nein, wir sagen das öffentlich. Und diese Rückmeldungen zeigen uns natürlich auch nochmal, dass wir auch, wohlgemerkt, auch in Sachen Stuttgart 21 nicht so verkehrt liegen können. Ich werde jetzt in Kürze noch ein Papier im Vorstand abstimmen. Das ist in der Entwicklung, wo wir einfach mal auflisten, was alles rechtswidrig war bei diesem Einsatz. Zumindest soweit man es dokumentiert. Da kommen locker 10, 12 Punkte zusammen. Ja. Ja, und dann gucken wir mal weiter, wie damit umgegangen wird. Ich quasi noch mal eine Frage, Entschuldigung Julian und Saskia, ihr könnt auch gleich mal wieder, und zwar nämlich, von wem kommt der Druck auf die Polizei quasi, ja, so hart durchzugreifen? Es wird ja wohl die Politik sein, das ist schon klar, aber welches Ziel steckt dahinter? Das schließt sich mir persönlich nicht so ganz. Den letzten Satz, was steckt dahinter, das habe ich nicht verstanden. Welches Ziel steckt dahinter, ganz genau, diese Polizei quasi auf die eigene Bevölkerung zu hetzen? Also das ist vielleicht die spannendste Frage, die es hier überhaupt gibt. Ja. Da finde ich, haben Sie den Kern der Auseinandersetzung getroffen. Wir müssen feststellen, dass mit der Tatsache, dass vorgestern sämtliche Präsidien der Parteien in Berlin, also die im Bundestag vertretenen Parteien, sich mit Stuttgart 21 befasst haben, dass spätestens damit die Frage um Stuttgart 21 keine Sachfrage mehr ist oder nicht allein ist, sondern eine Machtfrage. Und es ist im Grunde schon vorher passiert, weil die Merkel, also die Kanzlerin, Mitte September im Bundestag klar gesagt hat, sie will das Ding haben, sie will den neuen Bahnhof haben. Und sie hat auch ausgeführt, dass sie keine Volksbefragung braucht, sondern die nächste Landtagswahl im März 2011 in Baden-Württemberg sei die Volksabstimmung. So, wenn solche Vorgaben existieren, Herr Schulz, dann ist natürlich, also die Typen, die in der Polizei Leitungsfunktion haben, können zumindest rudimentär politisch denken. Also nicht jeder, der Politik buchstabieren kann, kann politisch arbeiten. Viele bilden sich das nur ein, auch bei der bei den Polizeien. Mhm. Aber wenn die kriegen das ja mit. Und wenn dann dieser Einsatzbefehl kommt, Herstellen des ersten Bauabschnitts, Rodungsvoraussetzungen herstellen und auch noch zeitlich vorgezogen, weil klar war, diese Schülerinnen-Demonstration könnte aus der Innenstadt auf diesen Schlossgartenbereich überschwappen. Da wollte die Polizei in Stuttgart das ja mit so einem Coup machen und flott absperren. Hm. Also sie wussten genau, dass sie die Politik im Rücken haben. Sie wissen sowieso um ihre Rolle. Ihre Rolle ist, wir sind Instrument der Politik. In einer parlamentarischen Demokratie muss die Polizei auch Instrumentencharakter haben, sodass die Verantwortlichkeit letztlich in der Politik liegen bleibt. Ja. Und dass dieses Primat der Politik sollte auch gegenüber der Polizei ohne Einschränkung ausgeübt werden können. Das gehört einfach zum Wesen einer funktionierenden Republik. Dass dann die polizeilichen Einsatzkräfte vor Ort, sowohl die Führungskräfte als auch die Beamtinnen und Beamten im Glied, Recht und Gesetz zu beachten haben und Verfassungsgrundsätze, wozu immerhin der Begriff der Verhältnismäßigkeit gehört. Ja. Das steht außer Rede. Kein politischer Beschluss kann die Polizei dazu verdonnern, unverhältnismäßig und rechtswidrig zu agieren. Und hier, Stuttgart 21, Donnerstag, 30. September 2010, liegen serielle Rechtswidrigkeiten vor. was ich will mal kurz einwerfen, wenn die Polizisten oder die Beamten wissen, dass sie rechtswidrig was machen, sie wissen ganz genau, dass denen nichts passieren wird, auch wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass diese, sage mal, Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, da kann ich mir als Bürger ein Ei draufbacken. Toll, ich habe Recht bekommen, aber es hat an der Maßnahme nichts geändert. Und das ist auch eine Sache, die mir persönlich, sage ich mal, auf den Wurm geht. Herr Schulz, Sie sprechen uns aus dem Herzen. Das ist auch das, was wir in unserer Pressemitteilung in so einem kurzen Absatz angerissen haben, dass unser Rechtsstaat, also es gibt leider keine Alternative zu einem gut funktionierenden Rechtsstaat. So sind wir wieder bei der Durchsetzungsfähigkeit der Stärkeren, ja. Also bis hin zur Selbstjustiz. Nur unser Rechtsstaat, der schöne Gesetze hat und Ansprüche, entkernt sich in viel zu vielen Bereichen. Wir haben gerade dieser Tage Urteile des Oberverwaltungsgerichtes Mecklenburg-Vorpommern zu dem G8-Gipfel vor 2 Jahren. Erinnern Sie sich noch? In den großen mit den Käfigen und Genau. Reihenweise rechtswidrige Feststellung polizeilichen Vorgehens. Wir kennen das gleiche Spiel, was Sie eben beschrieben haben aus Gorleben, Wendland. Reihenweise rechtswidrige Vorgehensweisen. Ob Kessel, ob Freiheitsentziehung, ob diese irrsinnigen hier großen Gefangenengitter, also Käfige, die da aufgestellt werden. Wir kennen das aus Hamburg. Mhm. Reihenweise haben wir inzwischen Urteile der Verwaltungsgerichte. In der Tat, dann 2, 3 Jahre später, da kann sich der Bürger nichts drauf backen. Und vor allen Dingen werden die Beamten nicht zur Rechenschaft gezogen. Die werden intern ja noch belobigt. Das sieht man an deren Verwendung und an deren weiteren Werdegang. Die bekommen darüber kein Ernennungshemmnis. Die werden vielleicht, nicht vielleicht, sondern in bestimmten Fällen werden sie sogar bewusst befördert, weil man seitens der Politik sagt, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also nicht rechtmäßig oder rechtswidrig, sondern die Lage wurde bereinigt. Das, was ich vorhin beispielhaft gesagt habe mit diesem Primitivverhalten nach Demonstrationen in der Schanze in Hamburg, dass dann nur noch die Straße freigemacht wird. Ah. All das sind Zustände, die habe ich mir nicht träumen lassen, als ich 1971 anfing. Und ich war jetzt bis 2006 dabei, also im aktiven Dienst. Ich glaube, man fängt als Polizist quasi so an, um das Gesetz zu schützen, um das Gesetz zu achten und natürlich auch, ich glaube, das, was Sie sich sicherlich vorgestellt haben, als Sie damals als junger Polizist in die Polizei gekommen sind, oder wie haben Sie sich damals, als Sie in die Polizei sind, den Polizeidienst vorgestellt? Also Sie kommen jetzt sehr dünn hier bei mir, sehr leise an. Ist auch besser jetzt? Und ich habe so grob was verstanden. Sie haken dann einfach nochmal nach, wenn was fehlt. Ja, ist okay, pardon. Also ich bin aus einer kleinen bürgerlichen Familie in die Polizei gegangen mit 15 zarten Lebensjahren. Das hießdamals, wenn wir aufliefen, das sind die Alete-Hundertschaften. Und noch mit dem Bild des Freund und Helfers. Ja. Und weil die 68er-Phase, die APO in der Bundesrepublik Alt, gerade hinter uns lag, 71, wie gesagt, habe ich begonnen, gab es ein völlig neues Ausbildungsmodell. Grundsätzlich 3,5 Jahre. Die Leistungsstärkeren konnten in 3 Jahren abschließen. Da wurde ein Breitband geboten, also Polizeiberufskunde mit Ethik, mit der Geschichte der Polizei bis aus der Antike. Da wurde Englisch, Mathematik, alles Mögliche wurde mit angeboten. Diese Ausbildung gibt es so gar nicht mehr. Und an den Fachhochschulen, ich kann Ihnen Professoren nennen, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, die verzweifeln, weil sie mir sagen, Herr Wippesal, das, was wir Ihnen vor 15 oder 20 Jahren vermitteln konnten, können wir heute gar nicht mehr in den Studiengruppen lehren, weil das Klientel das nicht verarbeiten kann. Also diese Entwicklung, dass jeder bürgernahe Beamte durch die Straßen als Kommissar oder Oberkommissar wackelt, ist einfach lächerlich. Weil das ist ungefähr so, wie wenn im Krankenhaus eine Krankenschwester sich Ärztin nennen darf. Ja. Also da gibt es wirklich gräuliche Entwicklungen. Und ich habe noch gelernt, im Grunde nach den Grundprinzipien des alten preußischen Polizeirechts, das heißt Eingriffsmaßnahmen, und so habe ich es auch 20 Jahre praktiziert, dann kam erst die Änderung. Eingriffsmaßnahmen in die Freiheiten und Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger nur bei konkreten Gefahren oder konkreten Störungen. Ja. Und heute haben wir alles vorverlagert. Diese Präventionsnummern, das klingt ja so toll, die Polizei ist immer präventiv tätig, die ist völlig pervertiert. Das ist eine verkappte Repression. Dass ganze Stadtbezirke zu Brennpunkten erklärt werden, dass da Polizei jeden kontrollieren kann, wie sie lustig sind, das war früher undenkbar. Also früher heißt bis in die 90er Jahre, da begann diese Veränderung. Ja. Also mit der Wende gab es nicht nur gesamtgesellschaftlich seit 1990 eine Rechtsentwicklung, teilweise Rechtsruck, sondern auch in den zur Verfügung gestellten gesetzlichen Normen und innerdienstlichen Richtlinien unglaubliche Veränderungen. Man könnte fast meinen, das sind zwei verschiedene Staaten, was in den 70er, 80er in der Bundesrepublik Standard war und das, was heute Ist-Zustand ist. So, dann hat die Saskia jetzt auch eine Frage an Sie. Geht mal weiter. Ich bin ganz Ohr. Liebe Saskia, wo bist du? Ich rufe in den Osten. Sie ist nicht mehr da, oder wie? Julian, bist du da? Da ist ja, ich bin noch da. Ja, dann machst du das bitte. Saskia ist nicht da. Genau, ich wollte nur, und zwar die Frage war, es gibt ja auch innerhalb der Piratenpartei, aber auch jetzt in Berlin den Vorstoß, dass man Polizisten eindeutig kennzeichnen muss. Wie stehen Sie dazu? Und ich habe auch, meine mich daran zu erinnern, dass das sogar früher mal historisch sogar schon mal so war. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie da Näheres. Und also die zweite Frage dazu wäre vielleicht noch... Ja? Sie haben das Wort, Verzeihung. Ja? Nee, ich wollte noch eine zweite Frage stellen. Ja, und vielleicht noch hinten ran, was ich mir so gedacht habe, es gibt ja auch Länder, in denen es so eine Art Innenrevision gibt, also sprich eine Ermittlungseinheit, die unabhängig von der Polizei ist und auch nicht weisungsbefugt, also nicht von oben sozusagen gesteuert werden kann, um sozusagen Straftaten innerhalb der Polizei zu klären. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern in Zukunft? Ja, auch zwei sehr schöne Fragen. Also die Kennzeichnungspflicht fordern wir, seitdem wir existieren. Weil wir inzwischen, ich weiß nicht wie viele Dutzende, wenn nicht Hunderte von Gerichtsurteilen haben, in dem Strafrichterin oder Strafrichter feststellen, es ist völlig klar, dass hier der Täter eine oder auch mehrere Polizeibeamte waren, aber sie sind nicht in der Lage zu sagen, welcher. Weil alle Polizeibeamten dann an Teilamnesie leiden. Also das ist ja ein Sonderproblem, dass Polizeibeamte gegen Polizeibeamte praktisch nie aussagen. Die Ausnahme bestätigt hier die Regel. Und dann Erinnerungsprobleme haben oder irgendwas nicht gehört haben, was sonst jeder hört, oder was nicht gesehen haben, was jeder eigentlich normalerweise sehen muss. Also bei solchen Konstellationen... Ja, schießen Sie los. Nee, ich habe nur eine kurze Zwischenfrage, und zwar, warum machen die das eigentlich nicht? Haben die da Repressionen zu befürchten innerhalb der Polizei? Oder wenn die praktisch gegen ihre Kollegen aussagen, oder wie... Woher kommt das, dass auch teilweise schwerere Straftaten, also ich denke jetzt an die Freiheit statt Angst-Demo zum Beispiel, wo man ja auf den Videos sehr genau sehen konnte, dass da überhaupt kein Anlass war, dass da trotzdem alle mal wieder geschwiegen haben. Also richtig, und auch die Dokumentation, woher kommt das? Also die da mit Videokameras arbeiten, die haben ja dann, als ihre Kollegen dort vor Ort, die einen Radfahrer ordentlich drangsaliert haben, haben die ja ihre Kameras weggeschwenkt. Also die sind ja gerade dafür da, Straftaten zu dokumentieren. Und ein besonderes Phänomen ist ja auch, wenn dann doch mal ein Gerichtsverfahren zustande kommt. Das ist ja auch schon die Ausnahme, Herr Schulz oder Herr Jöris. Denn in der Regel werden solche Strafanzeigen gegen Polizeibeamte von den Staatsanwaltschaften zu weit über 90% eingestellt. Die Quote der eingestellten Strafanzeigen gegen Polizeibeamte ist so auffällig, dass man gar keine fachspezifischen Kenntnisse braucht, sondern nur einen Statistiker ransetzen bräuchte und der würde dann auswerfen, das ist relevant, da ist irgendwas nicht normal. So, warum? Seitens der Polizeien und auch der gutmeinenden Kritiker wird immer angeführt, die stehen in folgender Problematik, unsere Kollegen. Wenn Sie einen Polizeibeamten, der eine Straftat begangen hat, im Dienst jetzt, nicht? Eine Straftat begangen hat, nicht sofort anzeigen, wozu man ja nach § 163 der Strafprozessordnung verpflichtet ist. Jede bekannt gewordene Straftat oder Verdacht darauf muss angezeigt werden von der Polizei. Dann laufen Sie Gefahr, wegen Strafvereitelung selbst belangt zu werden. Also, dass Sie im Amt vereitelt haben, dass jemand einem Strafverfahren ausgesetzt wird. Das ist nur halbrichtig. Der wichtigere Grund, weshalb diese Mechanismen, also der Chorgeistgesang, nicht? Oder der Stummchor des Chorgeistes bei den Polizeien, so perfekt funktioniert, ohne dass jemand eine Richtlinie herausgibt oder dass es gar ein Gesetz dazu gäbe, besteht in folgendem Umstand. Wir haben soziologische Studien, die ganz klar ausweisen, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten viel mehr Angst vor informellen Sanktionen haben, als vor einem formalen Verfahren. Also formales Verfahren meint sowohl Disziplinarverfahren als Strafverfahren, gegebenenfalls auch Zivilverfahren, Schadensersatz oder so. Diese Verfahren, davor haben die viel weniger Sorge. Zum einen natürlich, also da geht einigen schon der Arsch auf Grundeis, wenn sie Beschuldigtenstatus haben. Das ist gar keine Frage. Aber alle kennen die Zahlen. Wenige dieser Strafermittlungsverfahren überhaupt nicht ausgehandelt werden. Und wie viel weniger noch mit einer negativen Sanktion gegen Polizeibeamte enden. Aber alle wissen, wenn Sie belastend gegen einen Kollegen, der einen Tatbestand vollendet hat, aussagen, wird das nie vergessen. Und wenn es Jahre dauert, die Organisation und vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen vergessen das nicht. Da läuft das komplette Ausgrenzungsritual, also was man unter Mobbing versteht. Und dafür haben wir ja auch Belege. Hamburger Polizeiskandal. Das ging so weit, dass da den sogenannten Kronzeugen also eine tote Ratte zugeschickt wurde. Oder dass der damalige Staatsanwalt, der von der organisierten Kriminalität extra abgestellt wurde, um den ganzen Komplex aufzuarbeiten, nach 220 Aussagen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, also sowohl beschuldigten Aussagen als auch Zeugenaussagen, öffentlich gesagt hat, dass er derartiges wie in diesem Komplex vorher nur bei der organisierten Kriminalität erlebt hat. Also Cosa Nostra, das Schweigegelübde, die Mauer des Schweigens. Und gehen Sie bitte davon aus, dass das bundesweit nicht anders aussieht, sobald es zur Sache geht. Nehmen Sie bitte nur jetzt, um wieder den aktuellen Bezug gerade auch für Stuttgart herzustellen, diesen unglaublichen Vorgang mit dem Wasserwerfereinsatz, dass da wie blöde in einen Bereich gespritzt wurde und auch noch gezielt auf einzelne Personen, der vorher in der Ansage gar nichts als zu räumen angekündigt war. Da begeben sich also Bürgerinnen und Bürger in einen Bereich, zu dem die Polizei sagt, da können sie sich aufhalten, also immanent das Ausdruck, da war ja auch dieser ehemalige Strafrichter dabei, und dann wird da reingehalten. Nehmen Sie bitte diesen Rentner, den 66-jährigen Mann, der zurzeit erblindet ist, vielleicht zaubern die Ärzte mit ihren Künsten ja noch was, ein besseres Endergebnis. Der Kanonier auf dem Wasserwerfer. Wieso ist da nicht längst ein Strafverfahren im Gange? Das ist nicht eine einfache vorsätzliche Körperverletzung, die hier im Raum steht. Auch keine gefährliche Körperverletzung. Das ist eine schwere Körperverletzung. also zu 25 Strafgesetzbuch, wenn jemand Gefahr läuft, ein Organ zu verlieren. Es passiert nichts. Es müssen Bürger die Strafanzeigen erstatten, obwohl zig Kollegen gesehen haben, dass dieser spezielle Bordschütze ein Mitbürger um sein Augenlicht möglicherweise endgültig gebracht hat. Da haben sie genau diesen Chorgeistgesang, der so stumm und damit so überlaut für alle greifbar ist. Und die Politik stellt sich hin und sagt, die von der Polizei war alles rechtmäßig. Das war ein verhältnismäßiger Einsatz. Das ist ein Idiotentest. Naja, ich sag mal, Karin Mark von der CDU hat ja heute wortwörtlich gesagt zu der Person, die dort erblindet ist, Wut und Hass machen blind. Ja, also selbst die Politik lacht darüber, hat da mehr oder weniger drüber gelacht, was ich live im Parlamentsfernsehen heute gesehen habe. Was eigentlich traurig ist. Dass sie quasi, ihn machen sie ihn verantwortlich dafür, dass er auf dieser Demonstration gewesen ist, dass er verletzt wurde. Er ist wahrscheinlich selber verantwortlich. Sie als Polizist, Sie haben vielleicht auch schon einige solche Wasserwerfereinsätze gesehen. Es hieß ja, es wäre nur, ich glaube, Sprühstrahl oder Sprühregenstrahl, ich weiß gar nicht genau, wie man das genannt hat, benutzt worden. Jetzt vergleicht man die Aufnahmen von Demonstranten oder die Aufnahmen von den TV-Leuten. Was ist Ihre Einschätzung? Mit welcher Härte wurde dort vorgegangen? Ja, das meine ich eben auch schon zum Ausdruck gebracht zu haben. Das war eben nicht nur Wasserregen, weil die mildeste Form, das ist eine Anwendung von Gewalt, die ein gutes Stück niedriger ist als der Schlagstockeinsatz. Also wenn die Wasserkanone nach oben gehalten wird und dann dödelt das runter, so wie eben Regentropfen. Sondern die Bilder liegen ja vor. Der Wasserstrahl wurde gezielt gegen einzelne Personen angewendet. Das war nicht nur dieser Rentner, der man nicht mehr sehen kann, sondern da wurde ja auch ein junger Mann aus dem Baum geschossen. Also mindestens ein Arm hat er gebrochen. Ja, das sind alle Straftaten. Da müssen längst Verfahren gegen diese Beamten laufen. Ich kann mich da nur wiederholen. Und das ist wirklich nichts Hergezogenes, sondern so ist eigentlich die Nomenklatura in diesem Land. Aber Polizeibeamte haben offensichtlich Sonderrechte. Wohl, was uns eigentlich mal zur Frage bringen könnte, warum gibt es noch keine Kennzeichnung von Polizisten? Ja. Das ist, also wie gesagt, wir fordern das seit unserer Existenz. Es gab so etwas noch nicht in der Bundesrepublik. Es gibt sie derzeit nur, in der Regel nur auf freiwilliger Basis. Wir haben jetzt ja auch noch folgende Situation, Herr Schulz, auch in Stuttgart gesehen, dass da zig Beamte vermummt rumlaufen. Was soll denn das? Also Demonstranten, ich in meiner Zeit im Bundestag, da sind dann bei der entscheidenden Abstimmung im Innenausschuss die FDP-Vertreter, Burkhard Baum, der Hirsch und der Lüders aus Berlin rausgegangen, weil sie das nicht mit durchstimmen wollten, das Vermummungsverbot damals, Mitte der 80er Jahre. Demonstrant darf nicht mal bei so einem Wetter, wie wir es im Moment haben, also herbstlich, aber angenehm warm, sogar mit relativ viel Sonnenschein, eine Sonnenbrille tragen. Da verstößt er schon gegen das Vermummungsverbot. Und die Beamten laufen da ständig vermummt in den Kameras herum. Das schafft doch schon den Charakter, dass sie sich verstecken wollen und nicht verantwortlich gemacht werden möchten für das, was sie tun. Also wir werden um die Kennzeichnungspflicht, ob nun Namensschild oder irgendwelche durchlaufenden Nummern, das ist mir so egal. Also die Sorge immer der Polizeigewerkschafter, der drei großen Verbände, dass die Beamten dann privat sanktioniert werden würden oder deren Familien und so, das ist alles dummes Zeug. Es gibt so viele Ermittlungsakten, wo die Beamten mit Klarnamen auftauchen und zwar auch in den hochkarätigen Fällen, also Rauschgift, organisierte Kriminalität etc. pp. Da könnten locker die Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten über ihre Anwälte, die lesen ja selbst auch die Akten, dann versuchen zu recherchieren. Das ist alles vorgeschoben. Angenehmer, zwischenmenschlich sauberer empfinden wir als Kritische das Namensschild. Und wenn sie partout nicht wollen, dann aber eine Nummer. Damit wir solche Feststellungen von Gerichten möglichst dann nicht mehr erleben, dass gesagt wird, hier ist eine Straftat begangen worden, klar von Polizeibeamten, aber wir können nicht sagen, wer. Deshalb gibt es keine Verurteilung. In dem Moment, in dem wir fordern ja neben der Kennzeichnungspflicht diese Einrichtung von Polizeibeauftragten oder Ombudsmenschen, wie man sie auch nennen will, ist uns Schnurz. Hauptsache, sie sind effektiv mit rechtlichen Möglichkeiten, mit einer personellen Ausstattung bestückt und in der Sachausstattung auch entsprechend hier ausgestattet. Also so analog zum Datenschutzbeauftragten, Werbeauftragten. Wir wissen aus anderen Ländern, Australien, Niederlande, wo sowas eingeführt worden ist, eine effektive Kontrolle von außen, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit, wenigen, also 6 Monaten bis 2 Jahren, sich das Verhalten der Polizeien geändert hat. Heute ist es so, wir haben darüber schon ein bisschen, ich habe darüber ein bisschen erzählt, dass die Dienst- und Fachaufsicht versagt, weil die Vorgesetzten diesen Irrsinn mitmachen. Wir haben ja auch Filmaufnahmen in Hamburg beim Kohlekraftwerk Moorburg, das jetzt eine grüne Umweltsenatorin mit einer Baugenehmigung unterschrieben hat, wo ein Polizeibeamter einen Demonstranten hinter der Absperrung einen Faustschlag verpasst. Daneben stehen etliche Kollegen und sehen das. Und machen nichts. Wurde nie ein Verfahren eingeleitet. Später hat man recherchiert, weil ja diese Aufnahmen existierten. Das war der Hundertschaftsführer höchstpersönlich. Es ist auch klar, warum die anderen Beamten nicht gegen den Beamten vorgehen. Ach so. Also diese Möglichkeit, dass eine unabhängige Instanz außerhalb der Polizei, analog zu Datenschutzbeauftragten oder anderen vergleichbaren Einrichtungen arbeiten kann, würde sehr, sehr viel verbessern. Also Fach- und Dienstaufsicht funktionieren nicht und die strafrechtliche Kontrolle funktioniert leider auch nicht. Weil die Staatsanwaltschaften als Herren, so ist das ja nach der Strafprozessordnung angelegt, des Verfahrens ihre Mitarbeiter, ihre Hilfsbeamten, so wie das dort in der StPO beschrieben ist, nämlich die Polizeibeamtinnen, partout nicht hart anfassen will. Gehen Sie bitte davon aus, fast jeder Polizeiskandal in diesem Land, in Köln gab es solche Sachen, Berlin sowieso, Hamburg und überall, gibt es immer mal wieder solche Sachen, ist gleichzeitig auch ein Skandal der zuständigen Staatsanwaltschaft. Weil in aller Regel, bevor es richtig so gekracht hat, dass die Öffentlichkeit in relevanter Weise davon Notiz genommen hat, diesen Ausbruch, sag ich mal dazu, eine Phase vorausgegangen ist, in der etliche Strafverfahren gegen bestimmte Polizeibeamte erstattet worden waren und die Dinger wurden alle eingestellt. Hier in Stuttgart, da läuft ja auch so ein Glatzkopf immer durch die Kamera, der wie wild um sich fuchtelt und so. Wir wissen, dass der auf der Stuttgarter Innenwache tätig war. Da fiel er schon dumm auf. Dann wurde er an eine andere Wache verlegt, aber den fasst keiner an. Der hat nach wie vor Führungsfunktion. Also der ist also auch in den internen Reihen quasi als, ich sage mal, nicht sehr umgänglich bekannt. Ja, genau. Also Sie haben den vielleicht vor Augen, dieser Glatzkopf. Ja, da gibt es diverse Fotovariationen im Internet von. Der ist bekannt, das wissen auch seine, also die Personalführung weiß darum. Und der wird nicht aus dem Verkehr gezogen. Also zumindest, also Innendienst, so ein Typ kann man ja nicht mehr an die Bürger ranlassen. Der stand jetzt wieder vor 2 Tagen vor dem Landtag und verpieselte sich dann, als er sah, dass da bestimmte Personen aufkreuzen, die er mit seinem besonderen Selbstverständnis von Dienstleistung am Bürger am Donnerstag bedient hatte. Also diese ganzen Mechanismen funktionieren nicht. Da können die in der Politik ihren Singsang anstimmen, ihre Sonntagsreden von der Kanzel halten, wie sie wollen. Alle Insider wissen das. Und die Polizeigewerkschaften, also jetzt außer unserem kleinen Berufsverband, halten auch wie verrückt dagegen. In Berlin, der Polizeipräsident hat das begriffen nach dieser Freiheit statt Angstnummer 2009. Sie nahmen da eben drauf Bezug. Der hat so eine Veränderung für Berlin in Gang gebracht, dass eben die Kennzeichnung für alle Pflicht werden sollte. Das hat er so angelegt, dass der Personalrat zustimmungspflichtig war. Der Personalrat wird natürlich bestückt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Deutschen Polizeigewerkschaft und der Gewerkschaft Beamtenbund. Fragen Sie mal, was die gemacht haben. Ministerium abgelehnt. Das ist doch nicht alles zu erwarten. Also die Politik kommt hier nur in der Weise voran, in der sie Gesetze macht. Also die Landesverwaltungsgesetze, die Polizeigesetze, die heißen ja unterschiedlich in den 16 Bundesländern, die können natürlich locker mit so einer Norm bestückt werden, dass alle Beamte verpflichtet sind, eine Kennzeichnung zu tragen. Also es gibt ja auch überall, das gilt ja überall, die Pflicht, sich auszuweisen. Also wenn ein Bürger sagt, ich möchte Ihre Namenskarte, ich möchte Ihre Dienstnummer, das funktioniert ja genauso wenig. Habe eine kleine Frage eine kleine Frage aus dem Chat, so aus dem Zusammenhang mehr weniger, nicht ganz, aber ob es üblich ist, dass dem Wasser Reizstoffe beigemengt werden, das fragt der User Toulouse. Also üblich ist es nicht, sondern es gibt beide Varianten, mit und ohne Reizgas. In Stuttgart ist nach bisherigem Kenntnisstand kein Reizgas in den Wasserwerferkanonen, also in den Tanks gewesen, sondern das ganze Desaster erfolgte über die einfachen Gendarmen, die mit ihren Pfeffersprühgeräten wie verrückt, also da waren ja ganze Gruppen eingenebelt von 80 Leuten oder so. Ja, gut, okay, da habe ich die Frage ja quasi beantwortet. Da stellt sich eigentlich mal die Frage, was darf eigentlich die Polizei auf einer Demo? Und wie erkennt man, dass ein Polizist, na klar, wenn ein Polizist einen Demonstranten schlägt, dann ist das schon strafrechtlich. Aber woran erkennt man eigentlich noch, dass ein Polizist sich nicht gerade rechtswidrig, also dass er sich rechtswidrig verhält? Also Frau Jüris, das wird jetzt etwas diffizil. Nein, Frau Martin. Frau Martin, entschuldige. Frau Martin, das wird etwas diffiziler, weil Ihre Formulierung, wenn ein Polizeibeamter einen Bürger schlägt, dann ist das strafrechtlich relevant. Klar, tatbestandsmäßig wird die Körperverletzung verendet sein. Trotzdem kann das natürlich rechtmäßig sein. Es kann sein, dass er... Wenn er sich gewehrt hat. Zum Beispiel, dass er in Notwehr gehandelt hat oder dass er einen bestimmten Widerstand brechen, also rechtlich auch brechen darf. Nach unserem Normkatalog. Sie können das heißt, nicht, wann darf er das brechen? Ja, zum Beispiel bei rechtswidrigen Verhalten der Bürger. Also wenn ein rechtmäßiger... Also wenn die Bürger auf die... Bitte? Wenn die Bürger auf die Polizisten los... Ja, zum... das ist so ein Beispiel. Da liegt ja schon der Notwehrtatbestand vor. Aber das ist auch viel niederschwelliger. Die Polizei fordert auf, also rechtmäßig auf, einen bestimmten Bereich zu räumen. Und er wird nicht geräumt. Dann kann natürlich Zwang angewendet werden. Aber eben gesteigert und nicht gleich mit Pfefferspray oder mit Wasserstrahlen aus einer Wasserkanone, sondern da fordert man auf, da wird geschoben, da wird gedrückt, da lässt man auch mal Zeit, wenn es keinen besonderen Zeitdruck gibt, wie jetzt hier in Stuttgart am letzten Donnerstag. Das muss eben erforderlich geeignet verhältnismäßig sein, so wie es im Gesetz steht. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wenn man ein Foto sieht, also Mensch, das ist ja heftig, was der Beamte da gerade macht. Man muss den Gesamtumstand sehen. Also wir Kritische sind nicht dafür da, unsere Kolleginnen und Kollegen in Bausch und Bogen zu verurteilen, sondern wir möchten eine differenzierte Sicht transportieren und vor allen Dingen eine bessere Polizei für uns alle haben. Und natürlich gibt es immer die Notwendigkeit für polizeiliches Arbeiten. Also ob nun im kleinen Sicherheits- und Ordnungsdienst auf den Revierwachen, ob nun Straßenverkehrsunfall ist, eine Wirtshausschlägerei, irgendjemand sein Geld nicht bezahlen will oder kann und was es für Konflikte gibt und natürlich auch bei Versammlungen. Und der Grundansatz der Versammlung ist inzwischen durch das Bundesverfassungsgericht eben eindeutig definiert. Polizei soll vor allen Dingen das Versammlungsrecht schützen. Das ist der Hauptjob bei Versammlung. Also Demonstrationen laufen gesetzestechnisch unter dem Begriff Versammlung. Und da gibt es ja inzwischen auch eine schleichende Veränderung, ein unglaublich beharrliches Bemühen auch der juristischen Abteilung, der Rechtsabteilung in den Polizeien und in den Landesinnenministerien, das Korsett, das man Versammlungen überstülpen kann oder möchte, immer enger zu ziehen. Auch in Stuttgart, als Beispiel jetzt für diesen Bereich, das Verfassungsgericht hat das Kooperationsgebot formuliert, dass Polizei mit den Anmeldern einer Versammlung eben im engen Austausch stehen soll, damit es möglichst wenig Missverständnisse gibt und daraus irgendeine Eskalationsspirale sich entwickeln kann. Hier haben die maßgeblichen Personen, die auch bei der Polizei in Stuttgart bekannt sind, immer wieder versucht, mit der Einsatzleitung ins Gespräch zu kommen. Die haben das einfach abgewiesen. Und das nochmal vor dem Hintergrund des Singsangs, den wir jetzt im Landtag gehört haben. Alles rechtmäßig, alles verhältnismäßig. Da fasst man sich nur an den Kopf. Na, das habe ich heute auch zweimal. Einmal im Bundestag, einmal im Landtag. Ja, also seit Donnerstag mache ich das auch nur noch. Aber in einer Geschichte kann man quasi sagen, dass der Bürger quasi zurückkämpft, und zwar ja dank des Informationstechnik-Zeitalters, dank des Internet-Zeitalters, durch die ganzen Kameras, durch die ganzen Handys, durch Twitter, durch Facebook und so weiter und so fort, ja, kann man sich halt, ich sage mal, einen Blick machen, der ja außerhalb der regulären normalen Medien stattfindet quasi. Und das ist schon, glaube ich, auch, man hat es ja gesehen auf der FSA in Berlin. Sie werden sich sicherlich auch daran erinnern, mit dem Fahrradfahrer, der ja verprügelt wurde von der Polizei. Ohne diese Aufnahmen, die dort entstanden worden sind, hätte man das sicherlich nicht so weit bekommen, das Verfahren. Oder wie sehen Sie das? Ja, Herr Schulz, ich kann Ihnen nur beipflichten. Also das ist eine unglaubliche Errungenschaft, um die Bürger- und Freiheitsrechte ein Stück weit zu schützen. Aber was wir jetzt gerade besprechen als Gegenstand, Polizei macht Übergriff und es würde in der Versenkung verschwinden und verschwindet nur deshalb nicht in der Versenkung, weil Bürgerinnen und Bürger oder auch mal Journalisten bestimmte Feststellungen, also beweiskräftig gewissermaßen, vornehmen können, das ist ja auch schon alles nur noch peinlich. Genau dafür sollen ja diese staatlichen Organe da sein. Deswegen wurde ja als kulturelle Errungenschaft das staatliche Gewaltmonopol auch geschaffen. Deswegen hören wir die ständige Singsang aus dem politischen Raum, dass das staatliche Gewaltmonopol erhalten werden soll. Also wo sind wir hingekommen, wenn Bürgerinnen und Bürger, ob nun bei Demonstrationen oder bei anderen Gelegenheiten, es gibt ja auch lustige andere Geschehnisse dieser Art, bei irgendwelchen Funkstreifenwagen einsetzen, wenn also Bürgerinnen und Bürger festhalten müssen, hier läuft was schief, und nicht die dazu berufenen und vor allen Dingen auch aus Steuergeldern bezahlten Beamten. Ja. Da gehört genauso der Bund der Steuerzahler auf die Barrikade gestellt, wie wir als kritische Polizisten. Also die Errungenschaft als solche stelle ich überhaupt nicht in Abrede, aber gleichzeitig spiegel ich Ihnen, was bedeutet das eigentlich, wenn die Bürger jetzt selbst ermitteln müssen? Wir haben das auch in Todesfällen. Was meinen Sie mit Funkstreifen? Also Funkstreifenwagen. Ja, es gibt ja so Einsätze, bei denen dann vor Ort auch über die Stränge geschlagen wird. Und da haben die... Man hört manchmal sowas von Bekannten, ja. Nee, es gibt auch dokumentierte Sachen im Netz. Also hier in Hamburg-Neu-Wiesenthal, ja, das ist genau. Ein sozialer Brennpunkt, an einem S-Bahnhof, da ist das gerade vor ein paar Monaten gelaufen. Da kamen Streifenwagen... Was ist da genau gelaufen? Der Beamte stieg aus, das ist durch Handy festgehalten, durch eben Videoaufzeichnung. Und der Beamte fuchtelte wild da um sich herum und forderte sein polizeiliches Gegenüber, also einen normalen Bürger, auf, dann komm doch, wenn du dich traust. Also sie denken, sie haben da einen Halbstarken aus einer Rocker-Gang. In Uniform. Also verstehen Sie, es geht nicht nur um Versammlungen oder Demonstrationen, sondern es geht auch um den regulären Polizeidienst auf irgendwelchen Revierwachen. Auch da läuft ja einiges schief. Auch im Gewahrsam der Polizei, in Zellen. denken Sie an die merkwürdigen Umstände des verbrannten Schwarzen im Osten der Republik. Denken Sie an die Todesschüsse aus Polizeiwaffen, aber jetzt kommen wir in andere Bereiche, wo inzwischen die Angehörigen die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft übernehmen müssen, damit überhaupt noch was in Gang kommt. Denken Sie an Regensburg, an diesen jungen Kerl. Also da werden die Fakten gebogen, dass einem schlecht werden kann. War das los mit Regensburg, war doch der eine Student, der mit durchlöchert wurde, glaube ich, ne? Ja, genau. 9 Schüsse, 8 Treffer. Ja, richtig, ich erinnere mich da dran. Ja, aber niemand weiß, was da genau gewesen ist. Aber vor allem, wieso muss man eine Person, ich glaube, da waren mehrere Beamte gewesen, quasi durchlöchern? Ich glaube, das wird auch nie geklärt werden, glaube ich. Nee, es wird nicht geklärt. Das Verfahren ist im zweiten Anlauf auch eingestellt worden. Ja. Und zwar auch nach einem sehr profunden Gutachten, dass die Angehörigen dieses ehemaligen Studenten, der liegt ja jetzt unter der Erde, angefertigt haben. Und die Staatsanwaltschaft wollte das so schnell wie möglich, also sang- und klanglos einschalten. Also das verstehen Sie, es geht unheimlich weit. Und es geht inzwischen so weit, dass diese Errungenschaft des staatlichen Gewaltmonopols, das merken auch immer mehr Menschen in diesem Land, droht, sich gegen den Bürger zu kehren. Wer einmal in solche Fänge gerät, und das erleben jetzt gerade auch ganz normal situierte Stuttgarterinnen und Stuttgarter, wer einmal in solche Dynamik gerät, denkt, er ist im falschen Film. Ja. Das kann doch nicht die Bundesrepublik sein. Aber sie ist es. Und das ist natürlich zu fordern. Das heißt also im Prinzip, die Polizei, die Staatsanwaltschaft hält in gewissen Fällen zusammen und versucht, bestimmte Ermittlungsverfahren auslaufen zu lassen, einzustellen oder im Prinzip bis die Verwandten bzw. die Opfer selber kapitulieren und nicht mehr sich daran beteiligen. Ja, genau. Frau Martin, ganz genau so ist es. Und bitte denken Sie an diesen Spruch, der im Volksmund wie folgt lautet: Wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Ein Gericht in der Bundesrepublik kann ein Sachverhalt nicht von sich aus an sich ziehen und bearbeiten, sondern nur, was von der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht wird, führt zu einer Hauptverhandlung. Und deswegen ist das so schlimm, was da stattfindet. Und die Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik, anders als in Italien zum Beispiel, sind eben weisungsgebunden. Das ist auch vielen nicht klar. Also da wird massiv politisch Einfluss genommen, wenn es denn Not tut. Also ein Justizminister auf Landesebene, es gibt das innere Weisungsrecht, das machen die Abteilungsleiter in den Staatsanwaltschaften, und es gibt das sogenannte äußere Weisungsrecht, da kann jeder Justizminister natürlich durchgreifen. Was nicht regelmäßig passiert und auch gar nicht so oft. Und es gibt auch Justizminister, die von ihrem Selbstverständnis sagen, das mache ich einfach nicht. Aber so selten es auch geschieht, weiß natürlich jede Staatsanwältin, jeder Staatsanwalt, was gewünscht ist. Und wenn er es nicht kapiert, dann gibt es ein orientierendes Gespräch mit seinem Abteilungs- oder Hauptabteilungsleiter. Und wenn er es dann immer noch nicht in Anführungsstriche begriffen hat, dass also ein Sachverhalt gegen einen Polizeibeamten zum Beispiel auf Null gestellt wird, dann wird er das letzte Mal ein solches Verfahren bearbeitet haben. Dann geht er in eine andere Abteilung. Also das habe ich mir als junger Beamter auch nicht ausgemalt. Also habe ich für völlig undenkbar gehalten, weil in der Strafprozessordnung steht ja auch, die Staatsanwaltschaft ist neutral. Sie soll B und die Polizei ja auch B und Entlastendes ermitteln. Aber das können Sie knicken. Das ist eine Chimäre. Das ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schlecht eigentlich, wenn man es so bedenken möchte. Zumal wenn man Polizeigewalt aufdecken möchte. Okay, Herr Wibbesal, jetzt folgender Vorschlag. Vielleicht noch ein Gedanken, Herr Schulz, was man machen kann, auch in Stuttgart. Ja. Es gab in den 70er, 80er Jahren in Berlin und Hamburg und auch ein bisschen in Bremen eine Initiative, Bürger beobachten die Polizei. Ja. Also wie man das Kind dann nennt, ist ja auch egal. Aber Sie wissen, was ich meine. Mhm. Es gibt ja auch bei bestimmten Demonstrationen Ermittlungsausschüsse. Da sind pfiffige Köpfe drin, auch Juristen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und das täte wieder Not. In Stuttgart, natürlich in so vielen Städten wie möglich, dass sich also honorige Bürger zusammentun und sagen, aber eben auch engagiert, wir gucken jetzt mal der Polizei auf die Finger. Ja. Also wir sind nicht so ohnmächtig, weil wir leben nach wie vor noch in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Zwar rumpelt beides unüberhörbar. Wir sehen ja, was los ist in den Parlamenten, die sich zu Akklamationsorganen in ihrer Mehrheit der jeweiligen Regierung reduzieren lassen oder reduziert lassen haben. Und wir sehen auch, was in der Justiz alles schief läuft. Aber noch haben wir diese Rahmen. Und in diesen Rahmen sollten wir auch nutzen, gerade auch dieses Klientel, das ihre Sender bedient. Ja, durchaus. Also aktiv sein, engagiert sein und Hand anlegen. Das, was die großen Medien nicht schaffen, versuchen wir hier etwas ausführlicher aufzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jemals so viel Sendezeit bekommen werden. Michael, ich möchte mal darauf hinweisen, und zwar, Sie haben zwar gerade angesprochen, dass Bürger sich daran beteiligen sollen, Polizisten auf die Finger schauen und darauf aufmerksam machen. Es gibt ein Problem. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff EBO-Akte etwas sagt. Das ist eine Akte, eine polizeiliche Akte, die in Sachsen über jeden sächsischen Bürger oder beziehungsweise auch Durchreisenden geführt wird, der Kontakt mit der Polizei hatte oder mit dem Ordnungsamt. Das heißt, Knöllchen, Demonstrationen, Verkehrsunfälle, alles wird dort drin aufgezeichnet. Ja. Bei uns gibt es einen Bürgerrechtler, wenn ich mich richtig erinnere, einen Herrn Grasemann aus Dresden, der sehr aktiv sich für den Erhalt für das UNICEF Weltkulturerbe eingesetzt hatte in Dresden. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dort sollte eine Brücke gebaut werden. Oder ja. Die wird jetzt auch gebaut. Ja, die ist ja leider. Und genau. Und dieser Mann hat sich wirklich sehr aktiv beteiligt. Ja. Und versucht das zu verhindern. Und er hat mal seine IWO-Akte angefordert. Es gibt in jedem Bundesland, glaube ich, so eine Akte. Die hat bloß immer eine andere Bezeichnung. Und in dieser Akte stand dann sehr ausführlich, welche Transparente er getragen hat, wo er an einer Demonstration vorbeigegangen ist, was er für Trillerpfeifen gehabt hat, etc. pp. Also es ist sehr erschreckend, was dort alles drin zu sehen ist. Und das nächste Problem ist, es haben nicht nur ein, zwei Menschen Zugriff auf diese Akte, sondern es haben umgerechnet, also circa 12.000 sächsische Polizisten Zugriff auf diese IWO-Akte. Ein Missbrauch, naja, ist möglich. Ich will es nicht behaupten, aber es ist möglich. Ja, natürlich. Verstehen Sie? Und das wissen sicherlich einige Bürger, beziehungsweise bekommen es mit, wenn sie sich engagieren gegen Polizisten oder beziehungsweise gegen Gewalt, Korruption oder diesen Freikorpsgesang im Prinzip und scheuen sich davor. Und Sie selber haben ja auch erwähnt, Sie hatten wie viele Gerichtsverfahren? 40 Stück? Also über 40 noch mit dem Verfahren gegen mich. Also ja, und ich bin mir fast sicher, das ist, man hat wirklich bei Ihnen versucht, was zu suchen. Naja, und Ihnen was Frage. Zu bestellen. Mhm. Ja. Nein, das, klar, das kann abschrecken. Ich bleibe trotzdem bei meiner Empfehlung. Was jeder für sich selbst entscheidet, ist ihm vorbehalten oder ihr vorbehalten. Also es geht kein Weg dran vorbei. Diese Demokratie lebt davon, dass die Einzelnen sich einbringen. Mhm. Ja, das hoffe ich mal, bleibt irgendwann mal wieder so erhalten und ich hoffe, es kommt wieder ein gewisser Geist in Deutschland auf, der Demokratie einfordert, mehr Demokratie einfordert. Ja, und der wird gleichzeitig als extremistisch von den regierenden Parteien verurteilt. Ja, es ist. Das ist die Stelle. Weiß nicht, Herr... Also habe ich ihn vergessen. Herr Wippesal natürlich, klar, pardon. Sie haben das ja auch mitbekommen, dass ja am, was war das? Kurz mal kurz schauen. Am 7.9. doch ja auch schon mal, dass dieses Baumhaus geräumt wurde von der Aktion Robin Wood. Haben Sie das mitbekommen? In Stuttgart. Welches Baumhaus? In Stuttgart, im Schlossgarten. Ja, doch. Okay. Das war ja, das war ja auch über bei den Kollegen von Flügel.tv zum Beispiel zu sehen. Ja. Wissen Sie, auf welcher Rechtsgrundlage diese Baumhausräumung stattgefunden hat? Weil die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte mir nämlich ein Schreiben geschickt, weil ich mich angefragt habe. Das wird Sie sicherlich auch mal so interessieren, so spaßeshalber. Nämlich aufgrund der Straßenanlagen- und Polizeiverordnung. Nämlich ist das in Nächtigen in der Zeit von 20 bis 6 Uhr untersagt. Und deswegen wurde das SEK in diesen Schlossgarten geschickt und hat dieses Baumhaus geräumt, da ja das offensichtlich zum längeren Aufenthalt von Personen bestimmt war. Eine schöne Anekdote, auch wenn das wieder, also es ist wirklich unglaublich, wie erfindungsreich Behörden sind, um sich dann einen weißen Fuß zu machen. Nee, klar. Herr Schulz, was halten Sie davon, und Frau Martin, Herr Jöris, wenn wir langsam zum Schluss kommen? Ich muss morgen früh hoch, ich will jetzt 4 Tage nach Berlin. Oder müssen, wie haben Sie sich wollen wir, das wollte ich eben schon vorschlagen, dass wir noch irgendwie 1, 2, 3 Hörer nochmal hier reinholen. Ja, okay. Die was sagen können. Und deswegen rufe ich jetzt einfach mal auf. Ja, ihr da draußen könnt gerne anrufen. Über die Rufnummer 069-175-36743. 069-175-36743. Und dann hört ihr eine wunderschöne Ansage. Da drückt ihr dann die 8500, also die 8500 und die Raute-Taste. 069-175-36743 und die 8500 und die Raute-Taste. Und dann wird es bestimmt hier auch sicherlich gleich jemand reinkommen. Genau, sehr schön. Ja, das ist, wie gesagt, also das habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich dieses... Übrigens, wie viele Seiten waren das? Moment. Das war... Ja, dieses Schreiben, was ich gekriegt habe. Das waren wie viele Seiten? Ich glaube, das waren 13 Seiten. Oh. Was da der Staat an Ressourcen vergeudet, nicht? Ja, alleine... Also auch bei den... Ja. Also das ist dann wahrscheinlich das Ordnungsamt in Stuttgart, die das geschnitzt haben, zusammen mit Juristen. Das sind ja alle Steuergelder, die eingesetzt werden. Oder eben auch bei der Polizei, da wird immer rumgejault, wir haben zu wenig Personal. Stimmt ja auch in bestimmten Bereichen, aber vor allen Dingen deshalb, weil sie für sinnlose Einsätze verheizt werden. Hm. Also wenn man da... Ja, da kriegt man fast sich im Kopf, ne? Gut, so, warten wir noch mal 1, 2 Minuten, ob da jemand rein, vielleicht haben wir auch alles beantwortet, das wäre auch schön. Aber ich hatte eben eine Frage noch gesehen, Moment, die scrolle ich mir mal kurz zurecht. Wo war die denn? Dann können wir die mal beantworten. Das war nämlich vom Marax, das weiß ich noch. Ich finde sie zwar nicht, aber ich weiß aus dem Kopf noch ungefähr. Wird CS-Gas bei der Polizei benutzt, mal an dieser Stelle gefragt, oder ist es in dem Fall nur dieses Tränen, dieses Pfefferspray? Ja, das wird bei den Wasserwerfern dann ein anderes Gas hinzugesetzt. Und also dem kann man sich nur entziehen, wenn man eine Gasmaske trägt oder eben sich aus dem Bereich entfernt. Weil es ist ja zum Beispiel in der Genfer Konvention vorgesehen, dass CS-Gas und Gummigeschosse im Krieg verboten sind zum Beispiel. Ja, also das wird schon beachtet. Formal werden diese Normen in der Bundesrepublik nach wie vor beachtet. Ja. Aber nehmen Sie nur die Veränderung der Geschosse, die durch die Dienstpistolen jetzt Verwendung finden. Da gab es ja auch zur Jahrtausendwende eine erhebliche Veränderung. Die neuen Geschosse verursachen ja unglaubliche Verletzungen. Also früher gingen ja häufig die Geschosse einfach durch Bein, Oberschenkel oder so. Und das Polizeiliche gegenüber konnte weiterlaufen, weiter kämpfen, wie auch immer. Und heute sind die Geschosse so gestaltet, dass da gleich ganze Extremitäten wegfliegen. Und wenn der Rumpf getroffen wird, eben auch Verletzungen an inneren Organen stattfinden, die dann wiederum eine letale Folge haben. Hm. Also nicht immer, aber eben in einem erheblichen höheren Maße. Und gleichwohl verwendet die bundesdeutsche Polizei keine Dumm-Dumm-Geschosse. aber diese Geschosse kommen in die Nähe der Qualität von Dumm-Dumm-Geschossen. Also diese Genfer Verordnung, die Sie gerade erwähnt haben, verbietet ja auch Dumm-Dumm-Geschosse. Deswegen sage ich, also es ist völlig klar, die Bundesrepublik hält sich formal sauber an auch solche Normen, aber es gibt inzwischen auch durch die technische Entwicklung, wie dieses Beispiel der Patron mit den darauf sitzenden Geschossen eben ausweist, ja, Veränderungen, die im Grunde dann neue Fragen aufwerfen. Okay. Also wir waren immer gegen diese Einführung dieser Geschosse. Das ist, also die Entwicklung ist erschreckend in den letzten 15 Jahren. Okay. Dann noch eine Frage aus dem Chat von Mike GH. Ich glaube, muss ich gleich auch noch was zu sagen. Warum darf Pfefferspray verwendet werden? Es darf ja von Privatpersonen auch nur zur Abwehr von Tieren angewendet werden. Da merke ich, glaube ich, an das Tierabwehrspray, das ist, glaube ich, dieses CS-Gas, soweit ich das weiß. Sie würde mich da gerne verbessern, Herr Wippesaal. Zu Ihnen, bitte. Ich habe das nicht richtig verstanden. Also, Frage ist, warum darf Pfefferspray verwendet werden? Ja, richtig. Für Privatpersonen schreibt er, es ist ja nur zur Abwehr von Tieren gedacht. Jetzt meinte ich ihm als Anmerkung, das ist ja, glaube ich, das tierische Abwehr-Dingens, das ist ja das CS-Gas nach meinen Informationen. Sie mögen mich verbessern, falls es gerade nicht stimmt. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Also, Pfefferspray wird eben als quasi Waffe im Polizeidienst verwendet und nach ganz strengen Richtlinien, das ist eine mit der höchsten Stufen der Gewaltanwendung. Okay. Das kommt nicht, also ist unterhalb von Schusswaffen, klar, aber nicht so furchtbar weit entfernt davon. Also der nächste Schritt wäre quasi die Schusswaffe. Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Also da kann man noch mit einer Wasserkanone Leute wegrotzen. Ja gut, die haben wir auch noch. Aber danach kommt wirklich die Schusswaffe. Dann habe ich noch eine Frage von AcePoint, ob Sie Kontakt zu den in Stuttgart stationierten Polizisten haben und wenn ja, wie die Stimmung da intern ist. Ja, wir haben, Rudi, also viel zu wenig, aber wir haben gewisse Linien dort hinein. Und die Stimmung ist mindestens gedämpft, weil die Beamten, also es sind ja viel Auswärtige eingesetzt worden, aber weil die Beamten natürlich auch unter Druck stehen, aus ihren eigenen Familien, aus den Nachbarn, von der Nachbarschaft im Verein, die agieren ja im soziokulturellen Raum so wie Sie oder ich. Mhm. Da werden Fragen gestellt, werden auch Vorwürfe gemacht und ja, nee, mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ich kann da niemanden an die Öffentlichkeit zerren. Also es gibt sogar Dienststellen, die ein gutes Stück entfernt sind von Stuttgart. Da melden sich reihenweise Beamte krank. Die geben den gelben Zettel ab, weil sie keine Lust haben, für den Stuttgarter Schwachsinn eingezogen, also dorthin beordert zu werden. Okay. Also es sind meistens dann die Beamten, die dann wohl noch ein wenig Gewissen haben. Und da ist jemand zu uns gekommen. Wer ist denn da? Moin Moin, Johansen. Ja, hallo. Die Frage, die ich hätte, wäre, warum denn zum Beispiel die Gerichte aufgrund der Problematik, die es ja bis dato immer gibt, dass die Identifizierbarkeit von beschuldigten Polizisten nun mal nicht durch die Beamten gegeben ist, nicht eine eindeutige Identifizierung einfordern. Immerhin müssten sie ja die Möglichkeit dazu haben. Sie haben diese Möglichkeit nur im Rahmen der Beweisaufnahme für einen konkreten Vorfall, den das jeweils tätige Gericht entscheiden soll. Da können Sie sagen, also den Dienstherrn auffordern, Bericht zu liefern, wer war eingesetzt, also Schichtpläne ins Verfahren zu geben und so weiter und so fort. Aber dann ist alles zu spät, weil die Beamten ja nicht mit Kennzeichnungen ausgestattet waren. Also es gibt natürlich, es gibt zum Beispiel die neue Richtervereinigung. Die hebt sich wohltuend ab von den Berufsverbänden der Richter in diesem Land. Diese neue Richtervereinigung setzt sich aus fortschrittlichen Köpfen zusammen, also Richterinnen und Richter. Und die formulieren solche Sachen auch. Aber der deutsche, also diese klassischen Richterverbände halten sich da vornehm zurück. Also warum das so ist, das wäre im Grunde eine Frage an die Richterinnen und Richter. Ja, das kann ich Ihnen nicht. War es ja aber zum Beispiel so, bei den letzten Änderungen der Hartz-IV-Sätze wurde dies ja durchs Gericht eingefordert. Lag das nun daran, dass bei dem Gericht es explizit um diese ging und das Gericht diese für gesetzeswidrig erklärt hat oder wie man das jetzt juristisch auch genau ausformuliert? Also müsste man denn wahrscheinlich bei den Gerichten die mangelnde Kennzeichnung einklagen oder hat das andere Hintergründe? Die können das leider nicht einklagen bei Gericht, sondern, also Ihr Beispiel Hartz IV, das illustriert nochmal, weshalb es bei der Kennzeichnung nicht funktionieren kann. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesprochen, die Notwendigkeit der Veränderung der Hartz IV-Sätze. Und das Bundesverfassungsgericht kann natürlich nur tätig werden, wenn ein solcher Einzelfall die Instanzen durchläuft bis nach Karlsruhe. Und wir haben ja jetzt ausführlich dargestellt, dass solche Vorfälle nicht durchlaufen, sondern das Gericht sagt, wir müssen hier freisprechen, wir können niemanden verurteilen. Und dann geht die Staatsanwaltschaft natürlich nicht in die nächste Instanz. Und wenn es auf Seiten der Opfer polizeilicher Gewalt Nebenklägervertreter gibt, das geht Dinge ja auch noch, also ein Staatsanwalt gleichgestellt, dann wird der größte Schwierigkeiten haben, diese Berufung zu erzwingen. Weil dann das nächste Gericht auch sagen kann, nein, wir bestätigen die Entscheidung des Gerichts und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch die Staatsanwaltschaften ständig voll gegenhalten. Also mit eigenen Stellungnahmen dann. Es gibt kaum einen Staatsanwalt oder Staatsanwältin, die unglücklich ist, wenn ein Beamter freigesprochen wird. Auch wenn er innerlich noch so überzeugt ist, dass da einiges schiefgelaufen ist. Gut, Jörg, dann glaube ich, haben wir deine Frage soweit beantwortet. Ja. Oder willst du noch was sagen? Sag nochmal, komm, mach doch mal zu Ende deine Frage, der letzte Satz. Okay, ging nur zumal, da ja auch häufig der Wechsel zwischen Staatsanwälten und Richtern in einigen Landesverbänden ist. Aber die letzte Frage, die ich dann nur noch hätte, wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bei der S21-Demo, die so eskaliert ist, innerhalb der Demonstranten auch Beamte drin waren, die so gesehen eine Eskalation, eine Eskalation der Situation hervorrufen wollten oder sollten? Also, dass Beamte da mit bei waren, steht außer Rede. Das ist völlig klar. Schon aus Aufklärungszwecken. Wir sind im Bereich der Mutmaßung, der Spekulation, weil ich da keine harten Fakten kenne, dass Beamte bewusst hineingestellt wurden, um zu eskalieren. Also, auf so ein Terrain möchte ich mich auch ungern begeben. Wenn ich Fakten habe, bekommen Sie Klartext von mir, so erstmal nicht. Dass da Beamte als Aufklärer mittendrin waren, steht außer Rede. Das gehört zum Einsatzkonzept. In Zivil. Pardon? Okay, vielen Dank. In Zivil. Ja, klar, sonst macht das keinen Sinn. Gut, okay, gut. Jörg, dann danke für die Frage und schönen Abend noch. Danke ebenso. Tschüss. Gut, okay, dann will ich Sie auch nicht weiter vom Bett abhalten, Herr Wirbelsaal. Herr Schulz, wenn ich das mal anmerken darf. Ich gehe normalerweise inzwischen um 9:30 ins Bett. Da habe ich jetzt... Sie sehen, ich bin auch wieder für Ihren Sender über meine Grenzen hinweggegangen. Das ist eine besondere Ehre für mich. Nein, ich verkrafte das schon, aber ich denke, 1,5 Stunden, das soll es vielleicht auch erstmal gewesen sein. Es war sehr aufschlussreich. Für den einen oder die andere einiges an neuen Informationen gebracht haben. Einfach mal sacken lassen. Genau. Wie gesagt, an dieser Stelle sage ich ein großes Danke dafür, dass Sie Zeit genommen haben. Sie können sich diese Sendung natürlich auch noch runterladen, dann auf unserer Homepage in Kürze. Ja, das dürfen sich die anderen beiden, der Julian und die Maike, auch nochmal verabschieden. So. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken und ich sage Tschüss. Und ja, Maike? Die will ich sagen. Dann sage ich in Ihren Namen, die Maike sagt auch Tschüss zu Ihnen, Herr Wuppersal. Ja, und ich möchte mich abschließend auch noch bedanken für diese Möglichkeit, diese Position, diese Argumente und Erfahrungen über Ihren Sender laufen zu lassen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Und vielleicht bis demnächst. Erstmal eine angenehme Nachtruhe. Ja, danke. Und da noch ist mal ein Tschüss. Ich hatte mein Mikrofon ausgestellt. Entschuldigung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. War sehr interessant. Gern geschehen. Eine kleine abschließende Frage von mir. Hatten sich andere Sender bei Ihnen gemeldet, um auch sowas Ähnliches zu führen wie wir? Es gab mehrere Anfragen, ja. Kam es da auch zu? In einem Fall ja. Aber auch ein freies Radio bestimmt irgendwie. Ja, genau. Komisch. Ja, ich lache auch immer darüber. Es ist irgendwie ist es komisch. Naja, gut. Okay, wie wir sagen. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. So, dann aufgelegt. Gut. Ja, Julian und auch Maike, auch euch beiden danke ich. Ja. Bitte. Immer wieder gerne. Genau. Das auch danke, dass du unsere Ideen mit aufgenommen hast. Und das Ganze, wie gesagt, für euch da draußen gibt es dann gleich heute noch im Laufe des Abends zum Download. Ich werde mich gleich daran setzen, das zu schneiden. Und dann wird es auch audioqualitätstechnisch, versuche ich da noch ein bisschen was zu drehen, dass die Stimmen einigermaßen gleich laut sind. Ich bitte hier nochmal um Nachsicht, dass es technisch nicht einwandfrei heute gewesen ist. Ja, das war ein Nightline-Spezial zum Thema S21. Mein Name war Dennis Schulz, @derschulze, mit dem Julian, jetzt habt ihr den Nachnamen vergessen, Julian, wenn du kannst mal kurz, Julian Jöris und die Leipzig und die Maike und er sagt, komm. Martin. Maike Martin, auch aus dem also, Osten. Also Julian Jöris aus Leipzig und Maike Martin aus Chemnitz, auch bei Twitter unter @jjöris und @skapiratin. Genau. Und das nächste Mal hört ihr die beiden unter anderem am Sonntag. Genau, nämlich bei Etology zum Beispiel. Genau, da läuft auch wieder Idiotology, außer es passiert etwas ganz Schlimmes wieder. Genau. Ja, damit danke ich mich allen Hörern fürs Zuhören. Es geht jetzt weiter mit Music Nonstop. Die nächste Sendung gibt es dann sicherlich, weiß ich nicht, morgen vielleicht eine oder so. Ich kann es nicht sagen. Beobachte Twitter, beobachte unsere Webpage und wer die Sendung nicht ganz mitbekommen hat, wie gesagt, gibt es in Kürze zum Download hier bei uns. Okay, dann sage ich in diesem Sinne einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.